Erster Jahwe sagt, wo ist der Brief, mit dem ich eure Mutter weggeschickt habe? Oder wem habe ich euch verkauft? Ihr wurdet wegen eurer Sünden verkauft. Eure Mutter wurde wegen eurer Fehler weggeschickt. Zweiter, warum war niemand da, als ich kam? Niemand antwortete, als ich rief. Ist meine Hand zu schwach, um zu helfen? Habe ich keine Kraft, um zu retten? Ich mache das Meer trocken. Ich mache Flüsse zur Wüste. Die Fische sterben dort, weil sie kein Wasser haben. Dritter, ich werde den Himmel dunkel machen. Ich werde ihn mit einem groben Tuch bedecken. Vierter, der Herr Jahwe gab mir eine Zunge wie ein Schüler. So kann ich müden Menschen mit Worten helfen. Jeden Morgen weckt er mich. Er weckt mein Ohr, damit ich wie ein Schüler höre. Fünfter, der Herr Jahwe hat mein Ohr geöffnet. Ich habe nicht widersprochen. Ich bin nicht zurückgewichen. Sechster, ich gab meinen Rücken denen, die mich schlugen. Ich gab meine Wangen denen, die mich zupften. Ich versteckte mein Gesicht nicht vor Beleidigungen und Spucke. Siebter, aber der Herr Jahwe half mir. Darum schämte ich mich nicht. Ich machte mein Gesicht hart wie einen Stein. Ich wusste, ich werde nicht verlieren. Achter, der mir Recht gibt, ist nah. Wer will mit mir streiten? Lasst uns zusammenkommen. Wer ist mein Feind? Er soll zu mir kommen. Neunter, der Herr Jahwe wird mir helfen. Wer kann mich verurteilen? Alle meine Feinde werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Zehnter, wer Jahwe fürchtet, soll auf seinen Diener hören. Wer im Dunkeln geht und kein Licht hat, soll Jahwe vertrauen. Er soll sich auf seinen Gott verlassen. Elfter, ihr alle, die ihr Feuer anzündet und Brandpfeile macht, geht in die Hitze eures Feuers. Geht in die Brandpfeile, die ihr gemacht habt. Das kommt von mir. Ihr werdet an einem Ort des Schmerzes liegen.